Erster Gott bringt dich in ein neues Land. Du wirst dieses Land bekommen. Dort leben 7 Völker. Diese Völker sind größer und stärker als du. Gott wird sie vor dir vertreiben, die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Zweiter Gott wird dir diese Völker geben. Du wirst sie besiegen. Du sollst sie ganz zerstören. Schließe keinen Frieden mit ihnen. Zeige ihnen keine Freundlichkeit. Dritter, du sollst dich nicht mit ihnen verbinden. Gib deine Tochter nicht ihren Söhnen. Nimm ihre Töchter nicht für deine Söhne. Vierter, sie könnten deine Kinder von mir wegführen. Dann würden deine Kinder andere Götter anbeten. Gott würde dann sehr zornig werden. Er würde dich schnell vernichten. Fünfter, du sollst dies mit ihnen tun. Zerstöre ihre Altäre. Zerbrich ihre Steinsäulen. Hau ihre heiligen Bäume um. Verbrenne ihre Götzenbilder. Sechster, du bist ein besonderes Volk für Gott. Gott hat dich erwählt. Er hat dich aus allen Völkern der Erde ausgewählt. Du bist sein eigenes Volk. Siebter, Gott hat dich nicht erwählt, weil du viele bist. Du bist das kleinste Volk. Gott hat dich trotzdem erwählt. Achter, Gott liebt dich. Er wollte sein Versprechen halten. Er hat es deinen Vätern gegeben. Gott hat dich aus Ägypten geführt. Er hat dich aus der Sklaverei befreit. Pharao war der König von Ägypten. Neunter, du sollst wissen, Gott ist der wahre Gott. Er ist treu. Er hält sein Versprechen. Er ist gut zu denen, die ihn lieben. Er ist gut zu denen, die seine Regeln halten. Das gilt für viele Generationen. Zehnter, wer Gott hasst, wird bestraft. Gott vernichtet diese Person. Er wartet nicht. Er bestraft sofort. Elfter, darum sollst du alle Regeln halten. Ich gebe dir diese Regeln heute. Du sollst sie befolgen. Zwölfter, wenn du diese Regeln hältst, wird Gott dir helfen. Er wird sein Versprechen halten. Er hat es deinen Vätern gegeben. 13. Gott wird dich lieben und segnen. Du wirst viele Kinder haben. Dein Feld wird viel Getreide geben. Du wirst viel Wein und Öl haben. Deine Tiere werden viele Junge bekommen. Gott wird dir das Land geben. Er hat es deinen Vätern versprochen. 14. Du wirst mehr Segen haben als alle Völker. Keine Frau und kein Mann wird unfruchtbar sein. Auch deine Tiere werden fruchtbar sein. 15. Gott wird alle Krankheiten von dir fernhalten. Er wird dir keine schlimmen Krankheiten geben. Du kennst die Krankheiten aus Ägypten. Gott wird sie denen geben, die dich hassen. 16. Du sollst alle Völker vernichten. Gott wird sie dir geben. Habe kein Mitleid mit ihnen. Bete ihre Götter nicht an. Das wäre eine Falle für dich. 17. Vielleicht denkst du, diese Völker sind größer als ich. Wie kann ich sie vertreiben? 18. Habe keine Angst vor ihnen. Denke daran, was Gott getan hat. Er hat es Pharao und Ägypten angetan. 19. Du hast Gottes große Taten gesehen. Du hast Zeichen und Wunder gesehen. Gott hat dich mit starker Hand geführt. Er wird dasselbe mit diesen Völkern tun. Habe keine Angst vor ihnen. 20. Gott wird auch Hornissen schicken. Sie werden die Völker vertreiben. Alle, die sich verstecken, werden vernichtet. 21. Hab keine Angst vor ihnen. Gott ist bei dir. Er ist ein großer und starker Gott. 22. Gott wird diese Völker langsam vertreiben. Du sollst sie nicht zu schnell vernichten. Sonst könnten zu viele wilde Tiere kommen. 23. Gott wird sie dir geben. Er wird sie sehr verwirren. Dann werden sie vernichtet sein. 24. Gott wird dir ihre Könige geben. Du wirst ihre Namen vergessen machen. Niemand kann vor dir bestehen. Du wirst sie alle vernichten. 25. Verbrenne die Götzenbilder ihrer Götter. Nimm nicht das Silber oder Gold davon. Das wäre eine Falle für dich. Gott hasst solche Dinge. 26. Bringe nichts Böses in dein Haus. Sonst wirst du auch schlecht. Du sollst es hassen. Es ist böse.